Eigentlich können wir alle fliegen, eigentlich sind wir alle für die Liebe geboren. Morgens bleibt fast jeder gern liegen, auch wenn viele dir gerne was anderes erzählen. Du musst dein Leben leben, oder dieses Leben macht mit dir, was es will. Nichts wird alles so andachtsvoll still. Bei meiner Seele, du bist herzergreifend liebevoll. Wenn ich dich sehe, füllst du mein Herz zum Rand mit Liebe voll. Überfallkommando. Verbreitet sich deine Liebe und sie ist so attraktiv.